quelqu'un. Gibt's größer nur. Die habe ich gestern verkauft. Da war ich in Hannover auf Flohmarkt, da habe ich auch solche. Nur erschreckt dich nicht, die kosten in der Abend in der Größe verkauft mit 40 Euro, ne? Weil eine Kennzer ist ein ganz anderer Preis und ist auch hell haltbarer, ne? Kann sein, dass ich die in zwei Wochen stehe um CSC, ne? Und Motzstraße, ne? Dass ich die da habe. Aber das ist immer so eine Sache bei einer Kennzer, weil, na, ich sage ja, bei einer Kennzer ist das immer so eine Sache. Bringen die Gärtner die anderen Auktionen ordentlich, wenn ich zum Gärtner hinfahre, ja, und sage, ich will 1,75 Meter haben, kriege ich genau 1,75 Meter, weil die wachsen im Gärtner direkt ins Geld, kann man relativ sagen. Ja, das ist einfach, und dagegen die Areca, die hier, die kommen in Seekontainer aus Mittelamerika, werden dort auch, ja, da sind so 2000 Stück drin, 2500 Stück, ja, also Mittelamerika kosten, verdienen die Leute am Tag, weiß ich, $2 oder was, ne, und so, und das ist, wie gesagt, so ein Maschenprodukt. Dagegen Kennzer ist, wie gesagt, eine ganz andere Sache. Die Kennzer, die ich habe, ist sogar jetzt noch bezahlbar. Die kostet 17 Euro. 17. Ne? 20. Normalerweise verkaufen die ganz groß immer mit 25. Kannst du gucken, wo du willst. Das sind jetzt mit Palmen, ne? Da gibt es hier noch eine Pflanze, die ist auch sehr robust hier an großen Pflanzen. Das ist zum Beispiel die hier. Ja, eine Drazene. Ja, ein Drachenbaum ist das. Eine sehr robuste Pflanze. Und dann habe ich da hinten noch ein Philodendron am Moosstamm, ne? Da hinten in der Ecke. Das ist so ein Philo am Moosstamm. Ja, aber das ist auch ein Spezialpreis, den ich hier habe, ne? Das hier. Das ist sowas hier, Philodendron. Die kannst du also auch in der Ecke reinstellen, die braucht nicht so viel Licht, ne? Kann hell stehen, kann dunkel stehen. Schlossbekenner, ne?